Nach der Johannes-Offenbarung 5 brannten vor dem Stuhle Gottes 7 Fackeln mit Feuer. Nach Hesekiel war dort ein 7-armiger Leuchter, siehe den Tempel in Jerusalem. Die 7 Lichter sind wohl als eine Erinnerung an das 7-Gestirn, das ist an die Kinder des ersten Menschenpaares aufzufassen. Die atlantische Sitte des 7-armigen Leuchters wurde von der jüdischen Priesterhierarchie in Jerusalem wie manches andere übernommen, nachdem sie in Babel die uralten Berichte über den prachtvollen Tempel auf Atlantis gelesen hatte. Weiter befand sich vor dem Stuhle Gottes ein gläsernes Meer mit Feuer gemengt. Siehe Johannes Offenbarung 15,2. Das ist ein aus Bronze und Kristall und Glas hergestelltes Becken, im jüdischen Tempel das eherne Meer, Johannes Offenbarung 4,6. Mit dem geweihten Wasser der Urtquelle gefüllt zum Zwecke der Taufe und der Entnahme bei gottesdienstlichen Handlungen. Die spanischen Eroberer Mexikos und ihre Priester sahen zu ihrem Erstaunen, wie die Priester in den Tempeln der Azteken den Weihwasserwedel ganz wie in der katholischen Kirche in ein Weihwasserbecken tauchten und damit die Gläubigen besprengten. Die atlantische Kolonie der Inkas hat diesen arisch-atlantischen Gebrauch getreulich bewahrt. Die Opferhandlungen wurden nach Johannes 5, 8, 5, 14, 11, 16 mit goldenen Schalen Opfer gebracht. Die ägyptischen Priester berichteten dem Solon, die Asen hätten vor ihren Beratungen im Tempel mit goldenen Trinkschalen geopfert, aus ihnen getrunken und sie dann als Geschenk dem Tempelgottes geweiht. Goldene Schalen benutzte man auch bei den Germanen in Deutschland zu Opferzwecken. Goldschalen fanden sich auch unter den Goldschatze von Eberswalde. Deutsche Sagen erzählen von goldenen Schalen, die im Innern verlassener alter deutscher Tempelberge vergraben seien. Andere deutsche Sagen wissen von goldenen Schüsselchen zu berichten, die am Ende des Regenbogens zu finden sind. Das sind lauter Hinweise auf Opferhandlungen in den heiligen Tempeln auf Atlantis. Die Gralssage macht aus der Gold eine Kristallschale. Die im Tempel beschlossenen Gesetze wurden durch Herolde bekannt gemacht. Die Johannes-Offenbarung 14,8 nennt diese Engel. Engel gleich Angelois gleich Angeln gleich Germanen. Den Priestern und Königen war verboten, Wein zu trinken. Sie sollten ihr Geschlecht rein arisch erhalten und deshalb keine Witwe und Verstoßene, das ist Geschiedene, zur Ehe nehmen, sondern nur Jungfrauen aus dem Asengeschlechte, siehe Hesekiel 44, 21, 23. Priester und Könige sollten auch das Volk über Rassenunterschiede und Rassenpflege aufklären, damit die Arier wissen, den Unterschied zu halten zwischen Heiligen und Unheiligen, zwischen Reinen und Unreinen, das heißt zwischen Ariern und Niederrassigen. Das wichtigste aller arischen Gesetze über Rassenreinzucht haben die jüdischen Priester und Schriftgelehrten im babylonischen Exil entdeckt und nach ihrer Rückkehr nach Palästina schonungslos angewendet. Die Befolgung der arischen Rassengesetze hat dem Volke der Juden, da sie bis auf die Gegenwart angewendet wurden, ungeheuren Nutzen gebracht und es zum wirtschaftlichen Beherrscher der ganzen Welt gemacht. Nach dem Berichte Platos kamen die Asen zu bestimmten Zeiten zu einem Staatsgericht zusammen. Die Offenbarung Johannes 4 ist wohl ein Hinweis darauf. Nur Arier durften das Heiligtum Asgard und den Tempel Allvaters betreten. Wenn ein Niederrassiger, in der Bibel Unreiner oder Unheiliger genannt, der nicht das Zeichen Gottes, den goldenen Reif und das Kreuz an der Stirne trug, den Tempel betrat, so galt derselbe als entheiligt und entweiht. Siehe Hesekiel 47, 7-9. Vom Biograf des Bischof von Bamberg wissen wir, dass auch bei den Nordgermanen den Fremden bei Todesstrafe das Betreten der Heiligtümer verboten war. Wenn die Asen zu den niederrassigen Völkerschaften kamen, erschienen sie denselben als übermenschliche Wesen, als Götter. So mag es auch dem Schreiber der Geschichte von Atlantis in der Johannes-Offenbarung ergangen sein, als er im Tempel des Poseidon in Thule oder in Valhall den höchsten der Asen sah. Siehe Johannes Offenbarung 1, 11 bis 20, 4, 3, 14, 4, 22, 5 bis 6, Johannes 6, 2, 16, 1 bis 3, 19, 11 bis 15, 20, 11, Daniel 7, 9 bis 10 und 11, 5 bis 6. Bekannt ist, dass die Eingeborenen Amerikas die spanischen Eroberer als Götter ansahen. Nach der Johannes-Offenbarung 14,14 hatte der Ase oder eine spätere Nachbildung des Asen auf dem Stuhle Gottes eine goldene Krone auf dem Haupte und eine Sichel in der Hand. Mit der Sichel in der Hand wurde von den Griechen der Gott und ehemalige Ase Kronos dargestellt. Man sieht auch hierin wieder, wie die sogenannte Johannes-Offenbarung nur als Geschichtsbericht des Altertums anzusehen ist und wie die Berichte der alten Kulturvölker übereinstimmen. Die nach Platos Bericht im Tempel befindliche Sonnenscheibe war lediglich Symbol der Gottheit selbst, nicht aber ein Gegenstand der Anbetung. Wenn Plato schreibt, dass Gott selbst auf seinem Wagen stehend und Flügelrosse lenkend im Tempel war, so gilt dies lediglich für die Sonnenscheibe auf dem Sonnenwagen, der von geflügelten Sonnenrossen gezogen wurde. Goldene Sonnensäulen mit dem Bild der Sonne wurden im Tempel zu Ehren der Gottheit aufgestellt. Die atlantische Sitte, Sonnenwagen, Sonnenrosse und Sonnensäulen im Tempel aufzustellen, finden wir auch in germanischen Tempeln in Deutschland, die zu christlichen Kirchen umgeweiht wurden. Der Biograf des Bischof Otto von Bamberg schreibt, dass dieser bei der Christianisierung Pommerns verschiedene Male in Tempeln Sonnenscheiben angetroffen habe, so im Tempel von Usedom und Vineta. Im Übrigen spielt auch heute noch die Sonne im Kultus der christlichen Kirche eine gewisse Rolle. Die Bilder von Christus und Maria sind überall mit den Strahlen der Sonne umgeben. Und die Verwendung von Lichtern in der Kirche deutet auf den ehemaligen Licht- und Sonnenkultus hin. In der ersten christlichen Kirche spielte der Sonnen- und Lichtkultus noch eine sehr große Rolle. Siehe Abschnitte 29 und 30. Da die Psalmen immer wieder den heiligen Berg Gottes und die heilige Stadt hervorheben, liegt die Vermutung sehr nahe, dass damit die heilige Stadt auf Atlantis gemeint ist und dass manche Psalmen aus der Zeit von Atlantis stammen und dort im Tempel Gottes gesungen wurden. Vergleiche Psalm 87 und 46. Bei den gottesdienstlichen Handlungen auf Atlantis wurde auch Weihrauch verwendet. Siehe Hesekiel 15,8, Jesaja 6,4, Hesekiel 10,4, Johannes Offenbarung 19,3, 15, 8,3-5 und Johannes 18,12. Wir finden den gleichen Brauch wieder in den griechischen und römischen Tempeln und, nach den Ausgrabungen in Württemberg zu schließen, auf den ariogermanischen Volkskirchen in Deutschland. Der Mensch sollte durch den Duft an Erhabenes und Schönes erinnert werden. Vielleicht war das Verbrennen des Weihrauchs ein Dankopfer für das den Menschen gegebene göttliche Geschenk des Feuers, das die Arier des Nordens die Eiszeit überstehen ließ und ihre Kultur ermöglichte. Auch die römische Kirche übernahm diesen uralten arischen Kultusgebrauch. Als Symbol der ewigen Gottheit galt auch das Feuer. Als Hüterinnen des ewigen Feuers dienten die Engel, die Tempelpriesterinnen, bei den Römern Vestalinnen genannt. Auch bei den Deutschen wurde der Brauch geübt, das heilige Feuer auf heiliger Höhe zu unterhalten. Ortsnamen wie Firnsberg gleich Feuerberg, Pyras gleich Feuer der Asen, Fürstein gleich Feuerstein deuten darauf hin. Das heilige Feuer findet sich in der katholischen Kirche als das ewige Licht.